Und glaubt man an Wunder, fest und unbedingt, hat man auch noch Hoffnung, wenn etwas misslingt. Sam Jacobsen. Und Harry Beck. Toi, toi, toi.